Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchtend stehen, mögen wir auch untergehen. Vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Fanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Ist das Ziel auch noch so hoch? Jugend zwingt es doch. Unsere Fahne blattert uns voran. In die Zukunft sind wir angewandt. Wir marschieren gewillt, da durch Nacht und durch Not. Mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Mut. Unsere Fahne blattert uns voran. Unsere Fahne ist die neue Zeit. Wir sind der Zukunft Soldaten, Jugend, Jugend, Träger der kommenden Taten. Ja, durch unsere Fäuste fällt, wer sich uns entgegenstellt. Jugend, Jugend, wir sind der Zukunft Soldaten, Jugend, Jugend, Träger der kommenden Taten. Irre, wir gehören dir, wir Kameraden dir. Unsere Fahne flattert uns voran, in die Zukunft sind wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not, mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Mut. Unsere Fahne flattert uns voran.